Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann, mit mir im Studio ist heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik. Das Interview mit meinem Gast Peter Reinhardt ist eine Aufzeichnung vom 25. April 2017. Peter Reinhardt ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Gesellschaft für galvanische Heilkunde e.V. Ich habe Herrn Reinhardt im Vereinsheim in Frensdorf besucht. Das Thema der heutigen Sendung: die galvanische Heilkunde, Hilfe zur Selbsthilfe von Menschen für Menschen. Der Verein Gesellschaft für galvanische Heilkunde e.V. versteht sich als Selbsthilfe- und Studiengemeinschaft, die die Anwendung des galvanischen Feinstroms nach Moser und Wohlmuth sowohl in der Prävention wie auch in der Behandlung erforscht, fördert, lehrt und verbreitet. Der Verein dient daher der Förderung der Wissenschaft und der Volksgesundheit. Im folgenden Interview stellt der Verein Galvanische Heilkunde e.V. die Anwendung des galvanischen Feinstroms vor und beruft sich auf Publikationen der letzten 150 Jahre. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Vorstellung der galvanischen Heilkunde in diesem Gespräch nicht um ein Heilversprechen handelt oder darum, dass Linderung oder Verbesserung eines Krankheitszustandes garantiert oder versprochen wird. Hallo Herr Reinhardt, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Viele Menschen kennen die galvanische Heilkunde nicht. Was das genau ist, warum Feinstrom wenig bekannt ist und wie man ihn einsetzt, darüber werden wir heute reden. Herr Reinhardt, wie kamen Sie darauf, sich mit der galvanischen Heilkunde zu beschäftigen? Ja, wie kommt man in der Regel darauf, sich mit gesundheitlichen Themen zu beschäftigen? Zum einen kann es vielleicht das Interesse sein, generell an der Gesundheit, das war bei mir schon immer vorhanden, das auch durch die berufliche Ausbildung sich widerspiegelt. Nach meinem Elektrotechnikerstudium habe ich noch eine Weiterbildung zum Baubiologen, baubiologischen Messtechniker gemacht. Da muss man sich auch viel mit Elektrik und Elektrosmog und so weiter beschäftigen. Da kommt es dann nicht umhin, sich auch andere Themen und Verfahren anzuschauen. Primär vakant wurde dann dieses Thema, nachdem ich selber gesundheitlich schwer angeschlagen war. Das heißt, bei mir wurde 2001 eine Multiple Sklerose diagnostiziert und habe mich dann natürlich für den absolut primären naturheilkundlichen Weg entschieden, weil die Schulmedizin aus meiner damaligen Sicht mir hat keine Linderung oder Besserung versprechen können oder in Aussicht stellen können. Das heißt, ich habe von Anfang an den naturheilkundlichen Weg beschritten und da kam ich dann, ich weiß nicht mehr genau wie, in irgendeiner Art und Weise dann auf den galvanischen Feinstrom und habe dann gesehen, gerade durch meinen elektrotechnischen Hintergrund, dass es hier eine Methode ist, die da vorliegt, die es wert ist, sich näher damit zu beschäftigen und die wahrscheinlich schlüssig viel im Organismus auch erreichen könnte. Hab mir dann Literatur darüber besorgt, was nur über antiquarische Buchhandlungen möglich war. Hab mir dann auch ein Gerätchen bei eBay ersteigert, dieses Gerätchen dann wieder instand gesetzt und die ersten Experimente damit gemacht. Die Elektrotechnik arbeitet ja mit einer ganz anderen Art von Strom. Haben Sie damals schon die Unterschiede gekannt oder haben Sie gelernt, wo die Unterschiede sind und wie es dem menschlichen Körper helfen kann? Ja, diese Unterschiede waren mir, wie schon erwähnt, durch die Baubiologie, durch die Nähe zur Baubiologie schon bekannt. Da geht's primär darum, wie wirkt Strom auf den Menschen ein von außen, der sogenannte Elektrosmog. Es gibt verschiedene technische Felder, technische Elektrizität. Es gibt die wechselnde Elektrizität, die Wechselspannung und es gibt die Gleichfeldelektrizität, die bei uns auch vorherrscht in der Natur draußen, zum Beispiel im elektrischen Gleichfeld, das ständig zwischen Wolken und Erde vorherrscht. Das wird auch in der Baubiologie gemessen als Einflussgrößen von außen. Auch statische Elektrizität, die von aufgeladenen Kunststoffoberflächen kommt, die sich in Wohnräumen dann negativ auf den Menschen einwirken kann. Also daher war mir das eigentlich sehr gut bekannt, welche Auswirkungen jetzt galvanischer Strom hat und welche Auswirkungen jetzt der Netzstrom zum Beispiel hat. Die galvanische Heilkunde ist seit über 150 Jahren eines der bestens dokumentierten biologischen Hai-Verfahren. Und Sie hatten das auch gerade erwähnt, dass Sie sich sehr alte Bücher durchgelesen haben und in der Vergangenheit geforscht haben, weil was Neueres nicht verfügbar war. Aber was heißt das denn genau, dass die galvanische Heilkunde bestens dokumentiert ist als biologisches Hai-Verfahren? Ja, bestens dokumentiert bedeutet, es gibt schon viel drüber zu lesen. Das älteste Büchlein, wo ich mir damals besorgen konnte, war ein Nachdruck aus dem Jahre 1803. Das heißt, 1803 war ein Jahr, da gab es noch gar nicht lang die Elektrizität. Die ersten Versuche von Galvani, der sehr viel mit Elektrizität geforscht hatte, die waren so um die 1780 herum gewesen. Das heißt, man hatte sich damals schon bei Beginn der Elektrizität auch gleich mit der Problematik beschäftigt, was kann es denn auf lebende Organismen einwirken? Wie kann Strom oder wie wirkt er da ein? Was nutzt er da? Nutzt er uns was? Nutzt er uns nichts? Und wie gesagt, ältestes Buch 1803, wo sich ein Forscher an der Universität von Leipzig schon intensiv damit auseinandergesetzt hatte und auch Wirkungen schon sehr intensiv beschrieben hatte. Das ging dann danach, dass ich dann andere Werke bekommen hatte, auch wieder über Antiquariate. Zum Beispiel ein hervorragendes Werk von einem Homöopathen, P. Moser, der 1904 schon publiziert hatte, wie gut denn der galvanische Feinstrom auch in Verbindung mit seiner Homöopathie wirkt und dass der galvanische Feinstrom eventuell sogar viel, viel besser wirkt wie seine damals schon sehr wirksame Homöopathie. Ging dann weiter in den Publikationen, die dann von großen Firmen herausgebracht wurden, die solche Geräte gebaut hatten. In den Jahren so ab 1910 bis 1930 herum war so ziemlich die Blütezeit dieser Methode gewesen. Da gab es eine Firma, die hieß Wohlmuth, die publiziert im Jahre 1926, 27 sich schon darauf berufen hatte, über 500.000 Geräte weltweit gebaut zu haben und auch verkauft zu haben. Diese Firma hatte sich einen wissenschaftlichen Beirat und einen wissenschaftlichen Stab auch geleistet, der sehr, sehr umfangreiche, sehr wissenschaftliche Bücher auch publiziert hatte. Parallel dazu sind natürlich auch hochwissenschaftliche Studien in der Schulmedizin damals gemacht worden von der galvanischen Heilkunde, die auch publiziert sind und mannigfaltig auch vorliegen. Unser Verein ist auch immer bestrebt, immer wieder solche Publikationen irgendwo aufzutreiben und hier zu sammeln, um das einfach zu dokumentieren, dass wir hier eine Heilmethode haben, mit der sich auch schon viele wissenschaftlich beschäftigt hatten und die in der Schulmedizin schon mal einen tiefen Bestand auch hatte. Die Bücher haben also angefangen 1803 und die Feinstromgeräte wurden von 1910 bis 1930 verkauft. Wann hörten denn Publikationen auf zu diesem Thema? Denn neuere Erkenntnisse aus der jetzigen Zeit gibt es ja, glaube ich, nicht. Das stimmt. Mit neueren Publikationen schaut es sehr, sehr mager aus. Ein großer Einbruch ist eigentlich durch den Zweiten Weltkrieg passiert, generell in der Methode insgesamt und auch in den Publikationen. Die dicksten Bücher eben von dieser Firma Wohlmuth, ich habe da alle Ausgaben vorliegen, die dicksten Bücher waren um 1930 herum herausgegeben und die Auflagen, die wo dann folgten in der Nachkriegszeit, die waren von dem Seitenumfang schon her ungefähr halb so stark bis zum Drittel so stark gewesen. Ich vermute, dass es den Hintergrund hatte, dass solche Publikationen auch immer schwieriger wurden, dass hier rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die es nicht mehr so möglich machten, so offen und frei zu publizieren wie vielleicht 1930. Neuere Bücher haben wir jetzt als Verein in Auftrag gegeben. Wir konnten einen Kinderbuchautor zum Beispiel begeistern, der uns ein Buch geschrieben hat über diese Methode, das sehr, sehr gut als Einsteigerbuch geeignet ist, wo die Methode sehr einfach und naheliegend erklärt wird, dass es auch wirklich jeder versteht, der jetzt nicht unbedingt ein Elektrotechnikstudium hinter sich hat. Wir sind drauf und dran, auch immer weiter hier neuere Dinge zu schaffen, neuere Publikationen zu schaffen, was allerdings etwas Zeit benötigt, da unsere Ressourcen im Bereich der Leute, die publizieren können, einfach ein bisschen begrenzt sind. In diesen alten Publikationen steht auch eine ganze Menge über die Wirkung des Feinstroms. Die Wirkung vom Feinstrom muss man so sehen, grundlegend, dass es sich hierbei um eine sehr tiefgreifende Wirkung handelt. Das heißt, diese feinen Ströme, die wir dem Körper von außen zuführen, die sind im Bereich der Ströme, die im Körper eigentlich auch schon selbst erzeugt werden. Jeder Organismus muss eigenen Strom erzeugen, um die biochemischen Vorgänge am Laufen zu halten. Jeder biochemische Vorgang ist eigentlich im tiefgreifendsten auch ein elektrischer Vorgang. Das heißt, über die Elektronen verbinden sich verschiedene Substanzen miteinander und gehen andere Moleküle und so weiter ein oder trennen sich auch wieder. Und bewegt werden sie auch über elektrische Ladungen. Darauf sind sämtliche Organismen auf dem Planeten eigentlich darauf abgestimmt. Das heißt, wir befinden uns ständig in einer äußeren elektrischen Quelle, die ich da vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Und zwar ist es das luftelektrische Gleichfeld. Dieses Gleichfeld erzeugt ein ständiges Potentialgefälle zwischen Wolken und Erde, das in unseren Breitengraden hier so ungefähr 150 bis 200 Volt pro Meter beträgt. Im Meeresklima und am Berg, je weiter hoch das ich komme, desto größer wird auch dieses Feld. Durch dieses Gleichfeld werden natürlich auch Elektronen in den Körper transportiert und es werden im Körper auch Elektronen bewegt. Generell ist es auch so, dass der Körper selbst durch Bewegung auch Elektrizität erzeugen kann. Jeder Knochen ist wie ein Kristall zu sehen, wie ein piezoelektrischer Kristall nennt man das in der Elektrotechnik. Das heißt, jeden Kristall, den ich mehr oder minder drücke, stark drücke, erzeugt Elektrizität. Genauso kann der Knochen durch die Bewegung auch im Gleichfeld ständig Elektrizität im Körper erzeugen. Das heißt, über Bewegung erzeugen wir uns Elektrizität, über das elektrische Gleichfeld von außen nehmen wir Elektrizität auf. Ich möchte sogar fast so weit gehen, dass die Elektrizität auch wie eine Art Nahrung ist. Wir hatten mal über einen Buchtitel sogar gesprochen. Der Buchtitel hieß Leben ist Elektrizität. Ist eventuell mit 2 S geschrieben, dass wir vielleicht auch wirklich Elektronen essen müssen. Grundlegend ist es auch so, dass es ja Leute gibt, die die Möglichkeit haben, auch ohne Nahrung, manche behaupten sogar ohne etwas zu trinken, längere Zeit zu existieren, die sogenannte Lichtnahrung nennt man das. Hier rätselt man noch sehr stark drüber, woran das liegt, dass ein Mensch es länger aushält, als wie in allen Lehrbüchern steht, ohne Nahrung und ohne Wasser auszukommen. Viele denken auch daran, dass es an den Elektronen liegt. Das heißt, die Leute nehmen sich einfach Elektronen über Biophotonen, über den Kontakt mit der Erde einfach auf und können dadurch ihre Lebensprozesse am Gang halten. Generell bei den Menschen, denke ich, ist es auch so, dass je besser die Nahrung ist für den Menschen, desto mehr Elektronen erhält sie auch. Das würde auch darauf hindeuten, dass frische aus dem Garten gepflückte Nahrung einfach nahrhafter ist, den Menschen besser vitalisiert, als wie ein Burger aus irgendeiner großen Imbisskette. Deswegen fühlen sich auch viele Leute sehr, sehr wohl und sehr gut, wenn sie längere Zeit barfuß draußen in natürlicher Umgebung sich aufhalten. Das heißt, auch durch dieses Barfußgehen, was auch ein kleiner Trend ist momentan, mit Earthing nennt man das dann, nimmt der Körper Elektronen auf. Das heißt, wir brauchen eigentlich ständig Elektronen, um unsere Lebensprozesse am Gang zu halten. Und hier spielt der Feinstrom wieder eine Rolle, der uns es möglich macht, auch diese Elektronen, die immer weniger in unserer zivilisierten Nahrung eigentlich vorhanden sind, wieder von außen durch den Körper künstlich zuzuführen. Das passt so ein bisschen mit dem, was meine Freundin ab und zu mal sagt. Die sagt, wir sind Lichtesser. Über die tatsächliche Wirkung und wann man den galvanischen Feinstrom einsetzt, da kommen wir noch später zu. Jetzt interessiert mich noch eine Sache. Und zwar, wir haben erfahren, dass der galvanische Feinstrom oder diese Heilmethode sehr alt ist. Und dass damit auch gute Erfolge erzielt worden sind, die eben sehr konsequent dokumentiert wurden. Allerdings ist es so, dass in unserer heutigen Zeit die galvanische Heilkunde überhaupt gar keine Rolle spielt. Woran liegt das? Das mögen mehrere Dinge sein. Das liegt zum einen vielleicht daran, dass es der heutige Mensch nicht mehr gewöhnt ist, längere Zeit irgendeine Methode durchzuführen. Naturheilmethoden, wozu auch ich den galvanischen Feinstrom zähle, sind einfach Methoden, die nur dann wirken, wenn sie eine gewisse Zeit lang oder über einen längeren Zeitraum auch konsequent angewendet werden. Das heißt, es geht nicht, sich einmal an irgendein Feinstromgerät anzuschließen und zu sagen, hurra, das war's jetzt. Ich bin jetzt geheilt und mir geht's jetzt besser und es ist jetzt alles bestens, so wie es uns die Schulmedizin unter Umständen vormacht mit ihren Medikamenten, das eigentlich auch keine Medikamente mehr sind, einfach eine Pille einschmeißen und ich bin wieder gesund. Das Wort Medikament heißt auch von der tieferen Bedeutung Medi, der Geist, und Medizin, heile den Geist, könnte man es frei übersetzen. Das heißt, es bedingt auch einen geistigen Prozess, auch dieses Mittels, was ich zu mir nehme. Früher hat man viel mit Pflanzen gearbeitet, mit Naturheilmitteln, Pflanzen, die durchaus eine Information in den Körper einbringen, die er braucht. So, wo man auch vielfach sagt, wenn du Pflanzen isst, die in deiner Umgebung wachsen, dann geben die dir auch diese Stoffe, die du brauchst. Dahingehend auch der Feinstrom, eben eine Naturheilmethode, und Naturheilmethoden, wie schon gesagt, brauchen einfach eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema. Dazu ist der moderne Mensch nicht mehr in der Lage, nicht mehr gewöhnt, und das hat er wahrscheinlich in den Nachkriegswirren vergessen, und wahrscheinlich hat es ihm auch die damalige Schulmedizin und die jetzige Schulmedizin so eingetrichtert, dass es einfach wie eine Art Reparatur eines Autos, du kommst in die Werkstatt, ich lege jetzt Hand an dir und dann bist du wieder gesund, ist so eine Mentalität. So funktioniert aber der Organismus nicht. Der Organismus ist vielschichtiger aufgebaut. Der Organismus funktioniert wie ein mannigfaltiger Regelkreis, und es ist keine Maschine. Also dieses ganze mechanistische Weltbild, mit dem unsere Schulmedizin momentan operiert, ist, denke ich, meiner Meinung nach nicht so gut geeignet, Heilungen in einem Körper durchzuführen, was ja letztendlich auch immer Selbstheilungen sind. Das heißt, jeder Körper heilt sich eigentlich selbst. Der Arzt sollte nur den Schubs dazu geben und den richtigen Anstoß dazu geben. Und hier bedarf es eben einer intensiven Beschäftigung mit, und hier bedarf es eben einer konsequenten Anwendung. Und da ist der Feinstrom eben nicht mehr das Mittel der Wahl. Zudem ist der Feinstrom eine Methode, die insgesamt gesehen sehr kostengünstig ist, was unserem momentanen Medizinbetrieb, wo viele, viele Menschen davon leben, dass Kranke sehr viel Geld ausgeben, das funktioniert halt so beim Feinstrom nicht. Das heißt also, mit dem Feinstrom selbst ist es nicht möglich, so viele Gewinne zu erzielen wie im Moment mit der herkömmlichen Schulmedizin. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, weil es betrifft ja nicht nur den galvanischen Feinstrom, der in Vergessenheit geraten ist, sondern eben auch viel Traditionelles, was unsere Großeltern vielleicht noch gekannt haben. Ja, genau, das ist der springende Punkt mit, dass einfach kein Geld damit zu verdienen ist oder zumindest nicht von großen Konzernen. Die Geräte sind relativ kostengünstig zu produzieren. Das heißt, die halten sich im Bereich von mehreren 100 Euro auf, wo so ein Gerät gemacht werden kann, und das hält ein Leben lang. Und damit kann man eine Familie ausstatten, und diese Familie kann das an ihre Kinder, Enkel und so weiter wieder vererben. Also ich habe Geräte hier, die von Anfang 1900 irgendwo sind, die durchaus noch funktionieren, die auch ihren Zweck noch erfüllen würden. Und da verdient sich natürlich keine große Industrie was mit. Wenn Sie natürlich heute ein Krebsmedikament zum Beispiel herstellen, was mehrere hunderttausend Euro kostet pro Jahr und der mehrere Jahre behandelt werden müssen, da sind ganz andere Gewinnmargen drin. Das heißt, hier ist schon kein finanzieller Druck im System mehr da, irgendwas zu verbreiten großmächtig. Und daran klemmt es auch am Feinstrom. Feinstrom können vielleicht ein paar kleine Manufakturen und Firmen bauen, die damit ihren Lebensunterhalt sehr gut bestreiten könnten, aber es sind keine Milliardengewinne möglich. Herr Reinhardt, Sie sagen, dass man ein anderes Bewusstsein braucht, um sowas einzusetzen. Sie haben gesagt, man schmeißt einfach nicht nur eine Tablette ein und dann ist man gesund, sondern es zieht sich über einen Zeitraum hin. Und ist es eher was, was man zusätzlich einsetzt, den Feinstrom, zu anderen Sachen, wie sich gesund ernähren? Ist es zur Prävention? Was sind die zusätzlichen Sachen, die mit Feinstrom gut zusammenpassen? Alles. Alles passt zum Feinstrom. Der Feinstrom ist ein Katalysator, könnte man auch fast sagen, für jegliche Art der Möglichkeit, auf den Organismus auch einzuwirken. Sei es jetzt die Schulmedizin, die ich gar nicht verteufeln will, die durchaus auch ihre sehr guten Seiten hat, wie auch die Naturheilkunde oder irgendwelche anderen Methoden. Also Sie können bedenkenlos den Feinstrom zu jeglicher anderen Methode, die Sie für Ihr Problem anwenden, mitverwenden. Und er wird in den allermeisten Fällen als Katalysator wirken, das heißt als Wirkbeschleuniger. Das hatte ich ja schon erwähnt in dem Buch von diesem Herrn Moser 1904, der Homöopath war und einfach gesagt hat, meine Homöopathie wirkt jetzt sehr viel besser, seitdem mein Klientel auch parallel dazu den Feinstrom verwendet. Gleiche Aussagen bekommen wir auch wieder als Rückmeldungen jetzt von Heilpraktikern, die einfach sagen, oh, ich wende viel Homöopathie an, ich wende viel Naturheilmethoden an, Ich habe aber auch viel Therapieversager. Das heißt, die sprechen einfach nicht mehr so auf dieses Mittelchen an, wie sie eigentlich müssten laut Lehrbuch. Und seitdem mein Klient, mein Patient mit diesem Feinstrom in Kontakt ist und den regelmäßig anwendet, geht's auf einmal wieder. Also diese Rückmeldung bekommen wir jetzt einfach auch aus dem Therapeutenkreis zurückgemeldet. Das heißt, der Feinstrom wirkt auch ohne Diagnose. Man muss nicht unbedingt wissen, auf was man den Feinstrom ansetzt. Da er eine Art elektrische Ernährung ist und den Organismus in die Lage versetzt, sich selbst zu helfen, das heißt hier auch tief unter Umständen ins vegetative Nervensystem eingreift, daher eignet er sich eigentlich generell als Begleitmittel zu jeglichen Problem oder auch, oder und, würde ich sagen, als Prävention. Natürlich würde ich es am liebsten sehen, wenn jeder in jeder Familie auf dieser ganzen Welt ein Feinstromgerät stehen würde und die Leute würden sich da jeden Tag auch mal 10 Minuten oder Viertelstunde lang mit beschäftigen. Ich denke, die Volksgesundheit würde um ein gewaltiges Maß zunehmen. Kann man mit dem Feinstrom auch was falsch machen? Kann man das überdosieren? Ist er gefährlich? Brauchen Anfänger besondere Hinweise oder Schulung, um damit zu arbeiten? Feinstrom ist ein Strom, der sich im Bereich von wenigen Tausendstel Ampere aufhält. Ein Ampere ist ungefähr ein Strom, den wir im Haushalt verwenden. Eine Glühbirne zum Beispiel hat ungefähr ein Viertel Ampere, eine alte Glühbirne, so mit ca. 100 Watt, damit man eine Größenordnung hat. Also wir halten uns da weit tausendfach darunter auf. Es gibt natürlich genug Publikationen auch drüber und Vorschriften, wie denn Strom auf den Menschen einwirkt, ab wann denn Strom gefährlich wird. Das ist der sogenannte Verband Deutscher Elektrotechniker, VDE, der in Normen festlegt, ab wann wird es denn gefährlich. Da liegen wir mit diesen Strömen sehr, sehr weit drunter, auch mein mehreres Hundertfaches drunter. Das heißt, man kann eigentlich den Organismus bei bestimmungsgemäßer Anwendung so eines Gerätes nicht schädigen. Ich sage bei bestimmungsgemäßer Anwendung deswegen, weil es durchaus Möglichkeiten gibt, sich hier, sag ich jetzt mal, kleine Schädigungen beizubringen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass im Bereich der Elektrode eine gewisse Stromdichte auftritt. Das heißt, der Strom konzentriert sich dort, wo er in den Körper eingebracht wird und wo er wieder von dem Körper ausgeleitet wird. Wenn diese Stromdichte zu groß wird, man spricht hier von mehr als 0,1 mA pro Quadratzentimeter, dann kann es in diesem Hautbereich zu Strommarken, also zu Stromverbrennungen, zu Stromverletzungen kommen. Generell sollte auch natürlich die Haut im Bereich der Elektrode möglichst nicht mit Reinigungsmitteln und so weiter großmächtig versehen sein. Auch sollten dort keine großen Cremes und so weiter aufgebracht sein. Es sollten sich in der Umgebung auch keine Metallteile befinden, die den Strom wieder konzentrieren würden. Das würde alles wieder zu Stromdichteerhöhungen führen, die den Organismus wieder verletzen. Zudem muss man noch dafür Sorge tragen, dass die Stoffe, die während der Stromdurchleitung an den Übertrittsstellen der Elektrode entstehen, das heißt, an der einen Elektrode entsteht eine Säure, an der anderen Elektrode entsteht eine Lauge, bedingt durch diese Ionenprozesse. Und da kann es dort, wenn sich die Stoffe bei längerer Anwendung dort ansammeln, könnte es dort zu Verätzungen führen. Diese Verätzungen kann man dadurch vermeiden, dass man bestimmungsgemäße Elektroden verwendet, die dann meistens feuchte Tücher als Zwischenlage haben, die solche Prozesse dann abpuffern. Also da kann es dann auch nicht passieren. Man rät zusätzlich dann Herzschrittmacherträgern dazu, nicht im Bereich des Implantats irgendwelche Elektroden aufzulegen. Generell, wenn ich Metallimplantate im Körper habe, dort in dem Bereich der Implantate keine Elektroden aufzulegen. Schwangere rät man vom Strömen ab in der Literatur. Einige in der Literatur haben auch gesagt, es macht gar nichts aus, wenn man Schwangere beströmt. Im Gegenteil, es würde sogar vorteilhaft für den Fötus sein. Muss jeder mit sich selbst abmachen. Ich würde hier vielleicht eher auch zur Vorsicht tendieren. Natürlich sollten wir unter Alkoholeinfluss keinen Feinstrom anwenden. Dann kann es wieder zum nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kommen. All diese Dinge, die zu beachten sind, das sind nicht viele, die haben wir bei uns im Verein als Merkblätter aufgelegt und wirklich in knapper, kurzer Darstellung dargebracht. Und die kann man, wenn man sich es einmal durchliest, hat man die verinnerlicht und kann eigentlich nichts mehr falsch machen. Also in der Regel ist diese Methode eigentlich sehr, sehr leicht und einfach und sicher anzuwenden. Und die Methode ist einfach und sicher anzuwenden und sie ist auch insgesamt sehr unkompliziert. Es gibt das Gerät, es gibt die Elektroden und das ist ja auch schon mal das Hauptmerkmal. Können Sie noch was zur Anwendung sagen und wie einfach es tatsächlich ist? Es gibt verschiedene Formen der Anwendungen. Es gibt sogenannte Allgemeinanwendungen. Allgemeinanwendungen sind sehr einfach. Die sind dazu geeignet, den Organismus wieder in die Lage zu bringen, sich selbst zu helfen, die Selbstheilungskräfte zu steigern, den Körper zu reinigen, ohne jetzt spezifisch auf irgendein Problem einzugehen. Diese Allgemeinanwendungen, die einfachste ist die Allgemeinanwendung, dass man eine Elektrode in der linken Hand, die andere Elektrode in der rechten Hand und man strömt hier einfach. Es gab eine Heilpraktikerin in Hamburg, die sich über 50 Jahre mit dieser Thematik beschäftigt hat, die mit dem Feinstrom sehr, sehr viel gemacht hatte. Die Frau Krebs aus Hamburg war das. Ich durfte sie selber noch kennenlernen und sie war auch der Meinung, Leute, strömt, hat sie immer gesagt, strömt einfach von Hand zu Hand und das wird euch so gut tun, ihr werdet es nicht mehr missen wollen. Und ich denke auch, dass es in 80% der Fällen auch ausreicht, wenn man sich zumindest einmal am Tag 10 Minuten oder Viertelstunde Zeit nimmt und von Hand zu Hand strömt. Wenn ich dann natürlich spezifische Probleme habe, wie zum Beispiel Krampfadern oder ich habe spezifische Probleme, ich habe irgendwo Muskelzerrungen, ich habe mich irgendwo gestoßen, habe einen Bluterguss, habe mich irgendwo verbrannt, habe eine schlecht heilende Wunde und solche Geschichten, die kann man dann sehr gut partiell angehen. Da ist in der Literatur sehr viel beschrieben. Wir haben ein Büchlein, das wir nachgedruckt haben, aus dem Jahr 1979, eine Anleitung von der Firma Wohlmuth, in der ausführlich diese ganzen Anwendungsmöglichkeiten beschrieben sind, wie ich denn dann bei welchen Problemen hier gezielt darauf einwirken kann. Wir haben festgestellt, auch aufgrund der Rückmeldungen, die wir bekommen von dem Anwenderkreis, dass Stromstärken, die sich eher im sehr, sehr feinen Bereich aufhalten, ich spreche hier von bis zu 0,1 Milliampere, also bis zu 0,1 Tausendstel, also bis zu 0,1 Tausendstel Ampere, genau. Diese Stromstärken, die scheinen eher oder die wirken sehr, sehr tiefer und gut auf das vegetative Nervensystem. Das heißt, die Stärkung der Selbstheilungskräfte, die Beruhigung, die Stressreduktion, solche Dinge, die passieren eher bei den feinsten Stromstärken. Gehe ich dann in den Bereich höher, so bei Stromstärken vielleicht so ungefähr 0,2 bis 0,5 Milliampere, also Tausendstel Ampere, da sind wir dann eher in Stromstärken, die stoffliche Vorgänge auch anregen, die den Stoffwechsel anregen, die für bessere Zellversorgung sorgen, die es der Zelle ermöglichen, besser ihren Müll loszuwerden, die einfach Stoffe transportieren. Also wir haben verschiedene Wirkungen bei verschiedenen Stromstärken, muss man sich so vorstellen. Ich mag immer ganz gerne so praktische Hinweise und komme nochmal zurück auf den Elektrosmog. Bei vielen ist es inzwischen durchgedrungen, dass wenn man das Handy lange am Ohr hat, dass das nicht unbedingt so vorteilhaft ist und dass irgendwas mit dem Blut passiert und den Strömen. Können Sie mal erklären, was durch die Handybenutzung passiert und wie der Feinstrom dann dagegen wirken könnte? Also alles zu erzählen, was jetzt durch die Handynutzung passiert, würde jetzt den Rahmen dieses Interviews bei weitem sprengen. Da ist auch eine ganze, ganze Menge darüber im Internet nachzulesen. Kurz gesagt ist es halt so, dass dieser Elektrosmog, der auf uns einwirkt, gerade der vom Handy, in einem Frequenzbereich stattfindet, dass, in dem auch unsere eigene Zellkommunikation arbeitet. Und auch die Trägerfrequenz meistens in einem Bereich ist, die unsere Zellen sehr, sehr stark in Schwingung bringen. Nicht umsonst ist zum Beispiel auch die Mikrowelle in einem Frequenzbereich, um Wasser sehr, sehr gut und schnell heiß zu machen. In gleichen und ähnlichen Frequenzbereichen arbeiten zum Beispiel die sehr, sehr beliebten WLAN-Sender auch, die fast jeder bei sich im Haus hat oder zumindest in der näheren Umgebung hat. Also hier wird massiv auf unseren Organismus störend eingegriffen in die Zellkommunikation zum einen. Das führt auch dazu, dass sich Blutplättchen verkleben, verklumpen. Man spricht hier von sogenannter Geldrollenbildung. Das heißt, die gehen nicht mehr schön gleich durch die Blutgefäße durch, sondern die verklumpen sich in dem Bereich, was durchaus bis zur Thrombose führen könnte bei empfindlichen Personen. Der andere Effekt, wo durch Elektrosmog noch stattfindet, ist in der Kommunikation des Körpers. Unser Körper arbeitet mit vielen Frequenzen, wo sich Zellen unterhalten, Gehirnstromfrequenzen auch. Und genau in diesem Frequenzbereich arbeitet auch die Mobilkommunikation. Also hier trifft der Elektrosmog massiv auf den Körper ein. Das wusste man. Ich habe die älteste Literatur aus dem Jahr so um die 1930 rum, 36 rum, wo intensiv schon gewarnt wurde vor dieser Art von Technologie, obwohl man damals noch gar nicht richtig wusste, wie man die Technologie überhaupt umsetzen konnte. Also man wusste es bloß in Ansätzen, aber der Transistor war noch nicht erfunden, also ein elektronisches Bauelement, mit dem das erst möglich wurde. Aber man wusste schon um die Gefahren, wenn sowas möglich wäre, was dann passieren könnte. Der Feinstrom, ich sagte es anfangs schon, ist eine sehr, sehr ordnende Größe. Diese ordnende Größe, die kann da eben wieder Ruhe in den Organismus reinbringen. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist der, dass es einfach die Reizschwelle der Feinstrom hochsetzen kann. Das heißt, ich habe eine gewisse Grundstrom im Körper schon, wo dann der auch relativ feine Elektrosmog gar nicht mehr angreifen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist die, dass auch über die Verschiebung mit den Ionen, die, wo ich schon sagte, dass Elektronen in den Körper eingebracht wird, Ionen verschoben werden, dass dadurch die Geldrollenbildung einfach nicht mehr so stattfindet, wie sie unter reinem Elektrosmog-Einfluss stattfindet. Eine wichtige Komponente bei der Einwirkung des Elektrosmogs auf den Körper scheint auch zu sein, was sehr, sehr viele wissenschaftliche Publikationen auch momentan von sich geben, dass der Elektrosmog primär auf den Organismus so einwirkt, dass er unter starken nitrosativen und oxidativen Stress gerät. Das heißt, wir müssten eigentlich sehr, sehr viel und vermehrt Antioxidantien zu uns nehmen. Den Begriff kennt vielleicht der eine oder andere schon aus den verschiedensten Quellen. Antioxidantien sind eben unsere gesunden Vitamine. Das sind diese Stoffe, die wir einfach mit der super, super gesunden Nahrung, mit den sogenannten Superfoods zu uns nehmen. Eigentlich viel zu wenig auch zu uns nehmen. Und die müssten wir jetzt unter dem massiven Einfluss des Elektrosmogs noch mehr zu uns nehmen, wo wir sowieso schon zu wenig abkriegen. Hier ist natürlich der Feinstrom ein perfektes Antioxidant. Antioxidantien bedeutet ja, dass ich dem Körper zusätzlich Elektronen zuführe, denen der Oxidationsprozess raubt. Diese zusätzlichen Elektronen führe ich natürlich mit dem Feinstrom dem Körper zu. Die führe ich auch dem Körper zu, indem ich ihm Erde barfuß auf der Erde laufe, indem ich mich draußen im elektrischen Gleichfeld aufhalte. Deswegen sind ja die Naturen robuster gegen den Elektrostress, gegen Elektrosmog, die einfach natürlich leben, die sich gesund ernähren, die einfach eine Pferdekonstitution haben, die einfach sich bei Kälte und Wärme draußen aufhalten, die barfuß draußen rumlaufen. Die sind nicht so anfällig für den Elektrosmog wie jetzt der Nerd, der ständig vor seinem PC hockt und Junkfood isst. Es gibt so ein paar richtig große Themen in der heutigen Zeit. Das eine ist natürlich der Elektrosmog und wie gehe ich damit um. Das andere Thema ist, was immer mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt, das ist die Belastung durch Schwermetalle. Es ist auch scheinbar nicht so ganz einfach, sich diesen Schwermetallen zu entledigen, wenn man das möchte. Und die Frage ist, kann Feinstrom dabei helfen? Und hat es Schwermetallbelastung schon zu der Zeit gegeben, als die Bücher geschrieben wurden, so um 1900 rum? Und gibt es da Erkenntnisse? Gerade da gab es massive Schwermetallbelastungen um dieses Jahr herum. Und zwar wurde damals eine sogenannte Quecksilberschmierkur bei den Geschlechtskrankheiten, bei Syphilis angewendet. Das heißt, man hat hier mit großen und größten Quecksilberdosis die Menschen da beaufschlagt, um diese Geschlechtskrankheit zu heilen. Die waren anschließend höchst schwermetallvergiftet durch Quecksilber. Zahnfüllungen kamen damals auch schon langsam auf. In diesem Buch von 1904 von dem Herrn Moser wird auch mehrmals beschrieben, dass er gerade solche Leute, die schwer beaufschlagt waren von diesen Quecksilberschmierkuren, sehr hat helfen können mit dem Feinstrom. Auch in Schriften von der Firma Wohlmuth, die solche Geräte hergestellt haben, die sehr, sehr viel Erfahrungsberichte auch veröffentlicht hatten, wurde auch sehr viel von Leuten berichtet, die schwermetallbelastet waren damals, überwiegend Quecksilber, denen auch geholfen wurde. Man kann sich den Prozess der Schwermetallausleitung sehr gut vorstellen über den Feinstrom, da Schwermetalle im Organismus in der Regel als Ionen vorliegen und können sie auch sehr gut durch den Strom wieder bewegt werden, diese Ionen. Wenn sie mal bewegt sind, dann werden sie in der Regel an einen Bereich verschoben. Nehmen wir mal an, ich habe Schwermetallionen im Kopf- oder Kieferbereich, was sehr häufig ist, dann könnte ich sie mit dem Strom dort aus dem Bereich rausdrängen, in eine andere Richtung verschieben. Ich muss es vielleicht so sagen, diese Schwermetallionen lagern sich bevorzugt im Fettgewebe an im Körper. Und in dem Fettgewebe sind sie sehr penetrant drin, dann vorhanden. Aus dem Grund kriegen ja auch sehr, sehr viele Leute richtig massiv Probleme, die relativ viel Fettgewebe haben, also fettleibige Personen, die dann auf einmal anfangen abzunehmen, denen geht's dann grottenschlecht. Das sind vielfach auch Erscheinungen deswegen, dass die, wenn die Fettgewebe verlieren, das Schwermetall einfach keinen Heimatort mehr hat und dann anders im Körper vagabundiert und dort Schäden anrichtet. Das muss ich natürlich dann auch loswerden. Genauso ist es mit dem Feinstaub. Ich kann das mobilisieren im Körper, kann das da bewegen aus dem Fettgewebe raus, muss dafür allerdings jetzt auch noch zusätzlich Sorge tragen, dass die Ausscheidungsorgane dann in der Lage sind, die Schwermetalle auch nach außen zu bringen. Also ich würde sagen, der Feinstrom in Verbindung mit anderen Schwermetallausleitungsmethoden, also Nieren, Leber und Darm stärken und die Reinigungsfunktionen des Körpers einfach stärken über pflanzliche Präparate, zusätzlich den Feinstrom anwenden, um überhaupt aus dem Fett- oder Nervengewebe die Schwermetalle rauszukriegen, was sehr schwer ist, ist, denke ich, eine perfekte Kombination. Es gibt nicht sehr viele Methoden, überhaupt aus Nerven- und Fettgewebe Schwermetalle rauszubekommen. Klinghardt, ein sehr, sehr guter Arzt, der sehr viel macht mit Schwermetallausleitungen, der kennt auch fast nur Koriander, wo es schafft, um Schwermetalle da aus diesen Bereichen rauszukriegen. Ich bin der Meinung, leider gibt es auch noch sehr wenig wissenschaftliche Untersuchungen oder so gut wie gar keine darüber. Der Feinstrom dürfte mindestens genauso effektiv sein wie der Koriander und vielleicht beide zusammen noch effektiver. Wie gesagt, wir bräuchten einfach mehr wissenschaftliche Untersuchungen darüber. Ich habe gelesen, dass der Feinstrom auch für kosmetische Zwecke angewendet werden kann. Im Moment sind wir ja da hauptsächlich bei Cremes oder wenn es dann gar nicht mehr anders geht, gibt es auch die Chirurgie inzwischen, die man da einsetzen kann. Was verbirgt sich dahinter, Feinstrom für kosmetische Zwecke einzusetzen? Ja, wie anfangs schon erwähnt, hält uns der Feinstrom gesund. Wer gesund ist, ist in der Regel auch schön. Also ist jeder gesunde Körper auch ein schöner Körper. Das ist schon der primäre Grund, wie Feinstrom auch sehr, sehr gut wirken kann im kosmetischen Bereich oder im Schönheitsbereich. Die andere Geschichte ist die, er kann natürlich nicht einen 100-Jährigen zum 20-Jährigen machen. Das ist einfach der Lauf des Lebens. Jede Blume verwelkt irgendwann einmal, jede Pflanze geht irgendwann mal verschrumpelt und jeder Organismus wird irgendwann mal alt. Aber man kann natürlich einiges tun, wo der Feinstrom auch sehr gut reinwirkt. Und gerade durch dieses Spektrum, dass der Feinstrom in der Lage ist, zu reinigen und auf der anderen Seite auch Stoffe zu bewegen. Man nennt es in der Elektrophysiologie auch Iontophorese. Iontophorese bedeutet, einen Stoff über die Haut einzuschleusen mittels des Stromes, mittels eines galvanischen Stromes. Das ist eine ganz bekannte Art und Weise sogar. Man kann hier sogar Medikamente über die Haut einschleusen in den Körper, über die Iontophorese. Diese Iontophorese wirkt in Strombereichen, die im oberen Bereich des Feinstroms angesiedelt sind, also bei 1000 Ampere bis zu 4, 5, 6, 7000 Ampere ungefähr, wo diese Iontophorese sehr gut wirkt. Damit kann man natürlich auch Cremes und Lotions oder so weiter besser in die Haut mit reinbringen. Was gewisse Firmen für sich auch entdeckt haben, der ein oder andere wird vielleicht schon mal über den Begriff Faltenbügeleisen gestoßen sein, sind Firmen, die bauen sogenannte Faltenbügeleisen. Das ist ein kleines handliches Taschengerät, kann man fast sagen, das auch galvanischen Strom abgibt, mit dem zuerst die Haut gereinigt wird, indem ich eine gewisse Polarität an die Haut anlege und zum anderen, indem ich die Polarität umschalte, dann Stoffe in den, also Cremes meistens, in die Haut eingebracht werden. Funktioniert sehr gut, wobei ich dazu sagen will, dass vielleicht 90% der Erfolge an der Creme liegt und nicht unbedingt jetzt am Strom direkt selber, sondern nur daran, dass eben diese Creme in die Haut eingebracht wird oder tiefer oder besser in die Haut eingebracht wird. Allerdings sind diese Geräte jetzt für die generelle Ganzkörperbehandlung und Aktivierung mit dem Feinstrom und Stabilisierung des Gesundheitssystems des Organismus nicht so gut geeignet, weil sie sehr partiell bloß arbeiten, also bloß in einem kleinen, begrenzten Hautareal. Das zum einen. Andererseits gab es in den 50er bis 70er Jahren auch von einer Firma, von dieser großen Firma Wohlmuth, die haben eine sogenannte Elga-Kosmetik, elektrogalvanische Kosmetiklinie herausgebracht, wo sie beschrieben hatten, wie der Strom denn mit welchen Cremes auch sehr gut auf die Haut einwirken kann. Ansonsten auch gegen Altersflecken, was oxidative Prozesse sind, kann immer der Feinstrom eingesetzt werden. Wobei hier natürlich ein originalgalvanisches Feinstromgerät bei weitem besser geeignet ist, weil es viel, viel großflächiger und bessere Anwendungsmöglichkeiten hat, als wie so ein kleines Faltenbügeleisen. Was man auch zum kosmetischen Bereich erzielen kann, das galvanische Vollbad. Also man kann ein Bad nehmen, indem man eine Elektrode reintut, die andere sich am Körperteil, das außerhalb des Bades ist, befestigt und kann hier den Strom durch das Bad leiten, was auch sehr, sehr gute regenerierende und kosmetische Wirkungen unter Umständen hat. Man kann auch Teilbäder machen, Gesichtsbäder. Man hält dann einfach mal die Luft an und taucht dann mal, solange man kann, in eine Wasserschüssel ein, die unter Strom gesetzt ist, um hier einfach Gesichtsstraffungen, Hautstraffungen durchzuführen. Generell aber, denke ich, die tiefgreifendste Wirkung durch den galvanischen Feinstrom ist einfach die, der Körper wird gesund erhalten, wird gereinigt, wird entschlackt und schaut dadurch einfach schöner aus. Dauert allerdings um einiges länger als wie eine schnelle Creme aufgetragen. Dafür ist die Wirkung aber lang anhaltend. Ich muss nochmal auf die Cremes zurückkommen, weil ich denke, bevor man irgendwas in die Haut einbringt, wo man jetzt gar nicht so genau weiß, was drin ist, weil Cremes sind ja in der heutigen Zeit nicht so natürlich und gesund, wie man vielleicht denkt. Das ist absolut richtig. Meine Meinung zu diesem Thema ist das, auf den Punkt gebracht, ich schmiere mir nur das auf die Haut, was ich bedenkenlos in größerer Menge auch zu mir nehmen könnte. Das ist das Grundprinzip, weil jeder Stoff über die Haut landet komplett im ganzen Organismus und muss verstoffwechselt werden. Und das, was man heutzutage in sämtlichen Kosmetiklinien und in der Kosmetik sieht, was da an Substanzen drin steckt, was dann meist auf der Verpackung deklariert ist mit irgendwelchen lateinischen Namen, die kein Schwein mehr versteht, wo sich durchaus giftige Substanzen hinter verbergen, dann weiß ich nicht, ob das der Schönheit so gut dient. Dann lieber eine Normalsubstanz nehmen, irgendein Kokosöl oder irgendeine Creme, eine Arnika-Creme oder irgendeine Bienenwachs oder Honig oder irgendeine Substanz, die man essen kann, auf den Körper geschmiert, ist bei weitem besser. Allerdings funktioniert es dann nicht so gut mit galvanischem Strom, weil diese selber gemachte Creme müsste dann auch ionisiert sein. Ionisiert bedeutet, die müsste elektrisch geladen sein, um überhaupt gut in den Körper eingeschleust werden zu können. Das erreichen die natürlich mit ihren chemischen Cremes sehr, sehr viel leichter, als wie man mit einer natürlichen Creme erreicht. Ansonsten beim Creme draufschmieren vorsichtig, wie gesagt, nur das draufschmieren, was man bedenkenlos in größerer Menge essen kann. Ich denke, da gibt's auch, denke ich, kleine Manufakturen, die in diese Richtung auch was tun und da auch Kosmetiklinien herstellen. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was man mit dem Feinstrom so alles machen kann. Für die Menschen, die jetzt gerne mehr über die elektrogalvanische Heilkunde erfahren wollen, wohin können sie sich wenden? Was können sie lesen? Was würden sie den Menschen raten zu tun? Zum einen ist der einfachste Weg, sich natürlich bei uns, bei der Gesellschaft für galvanische Heilkunde, zu informieren. Diese Informationen kriegt man sehr einfach und sehr leicht. Man kann sich bei uns als Mitglied registrieren. Das ist absolut kostenfrei. Wir haben diesen Weg gewählt, um die Hürde möglichst klein zu machen. Wir sind in dem glücklichen Umstand, dass sich unser Verein sehr gut einigermaßen über Wasser hält mit dem Verkauf der Bücher, der Literatur, wo wir auflegen, und mit freiwilligen Spenden. Also viele Leute sind doch so begeistert von unserer Arbeit, dass sie die entsprechend auch honorieren. Deswegen brauchen wir auch keine Mitgliedsbeiträge verlangen. Das funktioniert freiwillig ganz gut so. Die freiwillige Mitgliedschaft kann man sich im Internet sehr leicht besorgen über unsere Internetseite. Dann bekommt man Zugang zu dem internen Mitgliederbereich. In diesem internen Mitgliederbereich sind natürlich diese ganzen Informationen, die aufgrund unserer sehr guten Gesetzeslage, die uns vor Quacksalbern schützt, wir nicht öffentlich darlegen dürfen und können, weil wir uns sonst angreifbar machen würden, sind die im internen Mitgliederbereich natürlich sehr gut vorhanden. Und wie gesagt, kostenfreie Mitgliedschaft, jeder kann sich dann registrieren, bekommt Zugang zum internen Mitgliederbereich, ist eine sehr gute Möglichkeit, sich zu informieren. Wir haben das beste, umfangreichstes Sortiment an Literatur zu dem Thema überhaupt. Wir legen sehr, sehr viele Bücher selber auf. Wir drucken sehr, sehr viele Werke nach. Dieses eine Buch von 1904 von diesem Herrn Moser zum Beispiel, das lag uns in Original vor, in altdeutscher Schrift, kann natürlich fast keiner mehr lesen heutzutage, haben wir in sehr, sehr intensiver Arbeit abgetippt, also komplett nochmal neu geschrieben und umgesetzt, ist bei uns verfügbar. Auch sehr viele andere umfangreiche alte Schriften sind nur für interne Mitglieder verfügbar. Die müssen wir auch aus rechtlichen Gründen nur intern rausgeben. Die können wir nicht öffentlich publizieren. Sind aber sehr, sehr gute und interessante Schriften. Auch sehr alte Schriften unter Umständen, hochinteressant. Zum anderen haben wir natürlich auch Merkblätter aufgelegt im internen Verein, wie man mit dem Feinstrom umgehen kann. Zum anderen hat sich auch noch ein Partnerverein gegründet, die Anwendergemeinschaft biologischer galvanischer Feinstrom, auch im Internet erreichbar. Man kann sich auch dort kostenlos registrieren als Mitglied. Dieser Verein ist primär dazu gedacht, die Anwendungserfahrungen aus neuer Zeit dort zu sammeln, zu konzentrieren und sich dort über die Anwendung nach moderner Zeit jetzt hier auszutauschen. Und zwar bietet er eine Plattform, um sich rechtlich sicher in eine Art Selbsthilfegruppe über die Anwendung des galvanischen Feinstroms auszutauschen, ohne jetzt irgendeinem auf die Füße zu treten, der meint, er könnte vielleicht einen Euro weniger verdienen, indem dass er seine Pillen verkauft. Ich habe noch eine Frage zu den Feinstromgeräten. Gibt es da was Spezielles, worauf man achten muss? Gibt es gute Geräte? Gibt es auch schlechte Geräte? Was wäre Ihr Hinweis? Es gibt schon einige Dinge, die beachtet werden sollten. Wir haben die ganze Zeit immer von original galvanischen Feinstrom geredet. Das original galvanische Feinstrom bezieht sich einfach darauf, dass es eine sehr, sehr alte Naturheilmethode ist und wir uns einfach daran halten, was früher gemacht wurde. Und sehr gut war, muss nicht noch irgendwie verschlimmbessert werden durch irgendwelche Maßnahmen, die vielleicht bloß dem Marketing dienen, aber nicht der Methode. Aus dem Grund halten wir uns sehr, sehr stark an dem Originalbegriff fest. Und Originalbegriff bedeutet einfach, es handelt sich hier um ein Gerät, das immer von einer galvanischen Batterie gespeist ist. Also von einer Batterie gespeist ist, nicht von einem Akkumulator, von einer wiederaufladbaren Batterie, von einem Akku, der in der Regel immer Schwermetalle enthält, die unter Umständen nicht so günstig sind, wenn sie im Behandlungskreis sind, also in der Kette Mensch-Maschine, sage ich jetzt einfach mal. Zudem sollte so ein Gerät natürlich auch kein Netzteil haben, also nicht an der Netzspannung angeschlossen sein, weil hier müsste ja aus dem Wechselstrom des Netzes ein Gleichstrom gemacht werden. Den kriegt man nicht mehr 100% gleichmäßig hin. Das geht nicht. Also immer eine galvanische Batterie, und diese galvanische Batterie, die sollte auch schwermetallfrei sein. Schwermetallfrei deswegen, weil wir wissen nicht, welche informatorischen Prozesse durch diesen ganzen Behandlungskreislauf, Stromkreislauf noch in den Körper eingehen und vielleicht auch noch wirken. Also wir haben hier zum Beispiel Rückmeldungen aus dem Anwenderkreis, dass es Anwender gibt, die haben Gerät XY verwendet, das in einem Plastikgehäuse war, und haben Gerät ZX verwendet, das von einer kleinen Manufaktur kam, das liebevoll gemacht wurde, in einem Holzgehäuse war und ganz anders gewirkt hatte. Lassen wir es einfach mal so stehen, können wir durchaus in den esoterischen Bereich schieben, aber sollte da wirklich was dran sein, warum nicht auch darauf achten dann, auf solche Dinge. Zudem ist es natürlich auch notwendig, immer das Gerät in Verbindung mit dem gesamten Elektrodenmaterial zu sehen. Es ist nicht nur das Feinstromgerät selbst, sondern es sind auch die Elektroden, die am Körper angelegt werden. Auch hier sollten die Elektroden in der Regel aus heutiger Sicht metallfrei sein, weil wir wollen ja nicht noch zusätzliche Metalle in den Körper einbringen. Einige Hersteller, mehr kleinere Hersteller, arbeiten damit sogar Zinkelektroden, wie man auch früher gemacht hat. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Früher hat man nur keine andere Möglichkeit gehabt. Heute ist eigentlich Stand der Technik, Stand des Wissens, dass man hier Silikonelektroden aus dem Medizinbereich nimmt, die einfach leitfähig mit Graphit gemacht wurden, die einfach inert sind. Inert heißt, keine Stoffe in den Organismus abgeben. Also das ist auch ganz wichtig, weil wir hatten vorhin über die Iontophorese geredet. Iontophorese heißt, mittels Gleichstrom Stoffe in den Körper einbringen. Genauso können natürlich auch Stoffe der Elektrode in den Körper eingebracht werden. Deswegen hier auch höchstes Augenmerk auf einen Hersteller legen, der sehr viel Wert auf das Elektrodenmaterial auch legt. Dass das vernünftig ist, sauber ist, technisch inert ist, also auch aus dem medizinischen Bereich kommt. Wenn dann schon Metalle verwendet werden, dass es zumindest medizinische Edelstähle sind, die auch so normalerweise im Körper verbaut werden könnten. Dann weitere Kriterien noch für das Feinstromgerät. Es sollte keinerlei Frequenzen aufweisen, sondern es sollte möglichst der ungefilterte Strom dieser Batterie auch in den Körper abgegeben werden. Es gibt einige Hersteller, die sagen sich, oh, ich verwende jetzt hier eine Konstantstromschaltung. Das heißt, ich halte den Strom, den sich der Anwender einstellt, aus technischer Richtung konstant mit elektronischen Wege. Das sind elektronische Einrichtungen, die einfach dafür sorgen, dass der Strom durch den Behandler, durch den Behandelnden immer gleich bleibt, immer die gleiche Stärke hat. Das war früher nie so vorgesehen vom original galvanischen Feinstromgerät. Der Strom passt sich durchaus dem Organismus an und soll sich vielleicht auch anpassen und ist vielleicht auch eins der großen Effekte dieses Stroms, dass der Organismus sich den Strom selber moduliert, wie er ihn braucht. Also auch da möglichst ohne elektronische Komponenten. Herr Reinhardt, vielen Dank. Peter Reinhardt hat uns erzählt, wie er zum Feinstrom gekommen ist. Dass diese Methode bestens dokumentiert ist und schon 150 Jahre existiert, aber trotzdem aus unseren Haushalten verschwunden ist. Es ging darum, was Feinstrom ist, warum er eingesetzt wird und ob es auch Gefahren gibt. Wir haben über die Selbstheilungskräfte des Körpers gesprochen, welchen Einfluss Strom auf unsere Zellen hat, um die Ausleitung von Schwermetallen, um Schönheit und wir hatten auch das Thema Elektrosmog. Wer jetzt gerne noch nachlesen möchte und sich weiter informieren möchte, der schaut nach auf der Website www.ggehev.de oder auf der Seite der Anwendungsgemeinschaft mit den Erfahrungsberichten. Das ist die agfev.de. Herr Reinhardt, ich danke sehr, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Wir haben viele interessante Sachen erfahren über eine Methode, die sehr unbekannt ist, aber sehr lohnenswert vorzustellen. Danke für Ihre Arbeit und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke auch. Und ganz zum Schluss möchte ich vielleicht noch anmerken, nicht, dass irgendein ein Hörer auf die Idee kommt, jetzt zu sagen, ganz am Anfang erzählt er uns hier was davon, dass es eine Möglichkeit war, wie er auf die Methode kam, dass er ja MS diagnostiziert bekommen hatte. Und er wendet jetzt den Feinstrom an. Ich wende ihn jeden Tag an. Und ich möchte auch nicht mehr wissen, aber ich will gleich vorausschicken, ich bin von meiner MS nicht geheilt durch den Strom, aber ich möchte ihn aus einem ganz einfachen Grunde nicht mehr missen, weil er versetzt mich in die Lage, einen ganz, ganz aktiven Tag durchzustehen, einen ganz normalen Arbeitstag durchzustehen, ohne irgendwelche Müdigkeitserscheinungen. Und er bringt mich auch in die Lage, mit dieser Krankheit umzugehen, ohne jemals mit der Schulmedizin in Kontakt gewesen zu sein. Das heißt, ich bin einer der wenigen MS-Kranken, der niemals in irgendeiner Art und Weise das von der Schulmedizin angebotene Programm nur in Nuancen abgekriegt hatte, sondern ich habe mich immer nur versucht zu stabilisieren und das mit sehr, sehr gutem Erfolg. Und dabei hat mir der Feinstrom wahnsinnig gut geholfen und hilft mir auch weiterhin, aktiv in den Tag weiter reinzuleben und aktiv den Tag zu bestreiten. Danke für das Interview. Entdecke Radio sendet auf okitalk.com und auf TIDE 960. Den Sendeplan und alle bisherigen Interviews findet ihr auf www.end-decke.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.